Es nehmen 10.000 Dukaten der Kammerherr alle Tag ein. Es nehmen 10.000 Dukaten der Kammerherr alle Tag ein. Er trinkt ein gutes Gläschen Wein und lasst es ihm bekommen sein. Es nehmen 10.000 Dukaten der Kammerherr alle Tag ein.